Wir bringen das Hörspiel Ein Lebenswerk von Gerd Oehlschlegel. In den Hauptrollen hören Sie John Beverly, Heinz Klevenu, Mrs. Beverly, Gisela von Kollande, Dr. Stanley, Siegfried Nürnberger. Mr. Beverly. Hallo. Mr. Beverly. Ich bin's, Dr. Stanley. Verdammt nochmal. Können Sie kein Licht machen? Da muss irgendwo eine Kerze sein. Auf dem Tisch am Fensterbrett. Ja. Stellen Sie die Kerze zu mir ins Bild. Ich bin mit meinem Wagen unten am Flussbett stecken geblieben. Die Straße ist vollkommen verweht. Alles ist versandt. Sand, Sand. Haben Sie Schmerzen? Nein. Der Fahrer ist unterwegs nach der nächsten Siedlung. Er versucht, Hilfe zu bekommen. Wir müssen sie bis zum Wagen tragen. Hoffentlich kommen wir bis hier oben rauf. Es sieht so aus, als wenn der Sturm nachlässt. Der Sturm lässt nicht nach. Die Regenzeit setzt ein. Ich habe für Sie ein Zimmer auf der Station freigemacht. Sie können dort ganz alleine liegen. Ich gehe nicht mit. Ach, ist doch Unsinn, Beverly. Sie können doch nicht länger hier oben bleiben. Wenn die Regenzeit einsetzt, dann sind Sie von aller Welt abgeschnitten. Ich bleibe hier. Aber Sie haben doch Fieber, Beverly. Sie müssen hier weg und schnell weg. Sie brauchen ordentliche Behandlung, richtige Pflege. Der Pfarrer sorgt für mich. Er kommt öfter zu mir rauf. Ich bleibe hier. Hören Sie, Beverly. Ich gebe Ihnen keine 8 Tage mehr, wenn Sie hier liegen bleiben. Wenn es soweit ist, dann will ich in meinem Hause sterben. Das ist doch kein Haus mehr. Das ist mein Haus. Mein Land. Ja, Mr. Beverly. Aber das Land ist tot und das Haus ist verfallen. Der Sand hat das Land aufgefressen. Kein Gras, kein Baum und kein Wasser. Das ist doch alles tot in dem Tal hier. Ich bleibe. Was wollen Sie denn noch hier, Beverly? Unten am Flussbett ist das Grab meiner Frau. Und auf dem Stuhl, auf dem sie sitzen, hat Ben gesessen, mein Sohn. Dort an der Wand stand sein Bett. Und wenn Sie auf die Veranda gehen, finden Sie Kerben im Holz. Da konnte ich von Jahr zu Jahr sehen, wie Ihr Großvater. Sie sind doch ganz allein hier oben. Allein? Nein, ich bin nicht allein. Alle sind da. Ben, Mary, Britta. Ich rede mit Ihnen, auch wenn Sie keine Antwort geben. Ich rede mit Ihnen. Ich brauche nur die Augen zu schließen, dann sehe ich Wiesen. Grüne Wiesen und Vieh, überall Vieh. Mit meinen Brandzeichen auf den Flanken. Ja, das war mal. Und ich sehe Wald. Ich hatte den besten Wald. Dieses Haus ist aus seinen Stämmen gebaut. Vor 40 Jahren. Das Eisen ist vom Rost zerfressen und die Ziegel sind vom Wind zerblasen, aber das Holz ist fest wie am ersten Tag. Ich habe alles verloren, aber das Haus ist mir geblieben. Mein Haus. In diesem Zimmer ist Ben aufgewachsen. Still. Was ist denn? Hören Sie den Wind? Immer war Wind hier oben, solange ich zurückdenken kann. Früher habe ich ihn gehasst, weil er den Sand herübergetragen hat. Aber jetzt ist es manchmal, als trägt er Stimmen zu mir. Die Stimme von Ben, seine Schritte, Pa, hör doch sein mal, Lachen, seine Jugend. Ja, was willst du denn? Du, der alte Steffensen hat ein Pferd gekauft. Ben. Warum haben wir denn keine Pferde? Wir brauchen keine Pferde. Pferde sind teuer in diesem Land. Sie fressen Hafer und Hafer kostet viel Geld. Warum hat denn unser Nachbar Pferde? Weil er nicht rechnen kann. Das ist aber ein kluges Pferd, Pa. Schaut immer mit dem Huf, wenn man mit ihm spricht. Aber es kann den Wagen nicht über die Berge ziehen. Unsere Stiere sind kräftiger. Aber sie sind hässlich, die Stiere. Du bist ein Dummkopf, Ben. Hast du die Kälber gezählt? 20. Siehst du? Und jedes Jahr werden es mehr. Und wenn es genug sind, verkaufe ich einen Teil der Herde. Und mit dem Geld kaufe ich neues Land, immer mehr Land. Bis wir die größte Ranch haben, Ben. Dann bekommst du auch ein Pferd. Wann ist denn das, Pa? Stell dich da an den Pfosten. Siehst du die Kerbe oben? Wenn du da mit deiner Hand rankommst, dann ist es soweit. Vielleicht pflanzen wir da Mais und haben viele Arbeiter, wie die anderen Rancher unten in der Ebene. Ja, Mama sagt, das wird nie sein. Mama versteht nichts davon. Ja, Mama sagt auch, sie will wieder nach Hause. Das ist unser Zuhause hier, Ben. Hier sind wir zu Hause, in diesem Land, in diesem Tal. Mary wollte immer weg. Wollte immer weg von hier, zurück nach Europa. Jeden Tag sprach sie davon. Sie hat das Land gehasst. Nachts ist sie aufgestanden, weil die Hitze sie nicht zur Ruhe kommen ließ. Dann hat sie drüben am Fenster gesessen. Ihre Hände spielten auf der Fensterbank. Sie hatte ganz schmale, weiße Hände. Mary, habe ich dann zu ihr gesagt. Nur Mary. Dann ist sie aufgestanden, hat sich wieder ins Bett gelegt. Dort, wo früher der Fluss war, haben wir ihr Grab geschaufelt. Sie müssen das alles vergessen, Mr. Beverly. Immer wollte sie weg. Aber dann, als es soweit war, dann ist sie geblieben. Als das Unglück über uns hereingebrochen war, konnte sie nicht mehr weggehen. Ich habe es nie verstanden, aber jetzt begreife ich es. Das ist ja das Merkwürdige in diesem Leben. Irgendwann auf diesem Weg, wenn alles von uns abfällt, wenn nichts mehr da ist, was uns Trost gibt, dann beginnt man aus der Not und aus der Verzweiflung eine Heimat zu machen. Dann ist es, als wenn eine Stimme sagt, es ist gut so. Ich werde Ihnen jetzt eine Spritze geben, Mr. Beverly. Dann wird das Fieber nachlassen. Es ist gut so. Geben Sie mir mal Ihren Arm. Auf der Station wird das alles viel besser für Sie. Halten Sie den Arm so zur Seite. Ja, ist gut. Danke. Soll ich Ihnen sonst was bringen? Nein, nein. Ich gehe wieder zum Wagen zurück. Vielleicht hat der Fahrer inzwischen Hilfe gefunden. Sobald wir unten klar sind, kommen wir wieder rauf. Sie können sich ja das überlegen, ob Sie hier oben allein vor die Hunde gehen wollen. Ich muss Ihnen das leider so sagen. Soll ich die Kerze auslöschen? Vielleicht wollen Sie schlafen? Nein. Gehen Sie. Mr. Beverly, überlegen Sie sich das genau. Ich werde auf Sie warten. Ich bin nicht allein. Das ist nicht wahr. Nicht, Mary? Ich bin noch nicht allein. oder? Du, sie wollen mich wegholen von hier. Ich werde in einem Zimmer liegen. Die Wände sind weiß, alles wird fremd sein. Es ist seltsam, Mary. Ich habe Angst, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann. Ich denke immer, wenn ich das alles vergesse, dann habe ich nicht gelebt. Dann bin ich wie ein Stein, der in eine Hand aufgehoben hat, der in einen Brunnen geworfen wird und der nach unten sinkt, auf den Grund fällt und der nichts davon weiß, der noch nicht einmal fragen kann, warum. Wenn ich jetzt an alles zurückdenke, dann ist nichts geblieben als die Frage, warum. Warum hast du gelebt, fragte sie mir. Und ich antworte, ich habe ein Haus gebaut. Aber das ist keine Antwort, weil das Haus vom Wind zerfressen wird, weil der Sand die Mauern aushöhlt, bis sie zusammenbrechen. Ich hatte einen Sohn, aber ich habe ihn verloren. Ich hatte eine Tochter, ich habe sie verloren. Ich hatte eine Rentsch, 1000 Hektar Land. Ich hatte Viehherden, alles verloren, verloren. Sand, Sand, überall Sand, das ist alles, was ich zurücklasse. 1000 Hände voll Sand. Ist das die Antwort? Du, da drüben auf dem Bord liegt ein schwarzer Stein. Ja, damit fing alles an. Erinnerst du dich noch, Mary, wie ich ins Haus kam? Wie ich beim Brunnenbohren den Tierklumpen fand? Unten in der Senke, an der Grenze zu Jeffersons Land? Wo steckst du denn, Mary? Ja, was ist denn? Komm hier, Mary. Na, nun komm schon. Was hast du denn? Sieh dir das an. Vor 5 Jahren hat ein Farmer in Briscoe den gleichen Schlamm gefunden. Der ist heute der reichste Mann in der Gegend. Was ist das für ein Stein? Hm? Na, was bedeutet denn das? Teer. Was? Teer, Mary. Jetzt weiß ich auch, warum das Vieh das Wasser unten in der Senke nicht saufen will. Und das bedeutet, dass in diesem Tal Erdöl liegt. Erdöl, Mary! Was? Erdöl? Aber das ist doch... Psst. Ach, John, das... Kein Mensch darf davon erfahren. Der Brunnen wird zugeschüttet. Muss das ganze Land kaufen. Alles Land, was im Tal liegt. Jefferson muss mir das Land unten an der Talsohle verkaufen. Warum denn? Du weißt nicht, was das bedeutet, Mary. Erdöl! Erdöl! Am gleichen Tag noch habe ich den Brunnen zugeschüttet. Ich habe Gesteinsproben weggeschickt und dann... Ja, dann war die Angst da. Die Angst, dass mir ein anderer zuvorkommen könnte. Damals gehörte mir nur das Land oben an den Hängen und ein schmaler Streifen bis zur Talsenke. Ich musste Jeffersons Land haben, bevor er hinter das Geheimnis kam. Aber der alte Jefferson starb. Ja, und sein Sohn wollte nicht verkaufen. Erst 3 Jahre später, als die große Dürre kam, da wusste ich, er wird verkaufen müssen. Jeden Tag ging ich hinüber, sah zu, wie die Ernte auf den Halmen verdorrte, in der Hitze verbrannt. Und dann kam Bens Geburtstag. Er wurde 21 Jahre alt. Ja, ja, 21, ja. 64. Morgen, Benjamin. 66. Morgen, Britta. 68. Habt ihr das Vieh von der Weide zurückgeholt? 73, 74. Hey, Jungs! Die Ferse mit dem gelben Fleck hat sich durchgedrängt. Sie muss raus. Was soll denn das? Die Kälber sind doch schon gebrannt. Komm, geh zur Seite, Britta. 80, 82, 84, 85. Schluss! Lass Gatter zu und dann fertig! Euer Geld könnt ihr euch beim Malten abholen. Na, kommst du mit zum Frühstück, Britta? Ben, was habt ihr denn vor? Warum stehen die Lastwagen an der Straße? Und sie holen das Vieh ab. Vater hat verkauft. Verkauft? Aber warum denn? Ich weiß nicht. Und er hat irgendwas vor. Also was ist? Kommst du mit zum Frühstück? Ich hab Hunger. Aber warte doch, lauf doch nicht gleich weg. Habt ihr ja noch nicht mal zum Geburtstag gratuliert, oh. Ben. Na, gib mir schon die Hand. Ja. Mach nicht so ein Gesicht. Alles, alles Gute, mein Brüderchen. Ja, danke. Dank dir schön, Bruder. Vater hat übrigens nach dir gefragt. Wo warst du denn bis jetzt? Am Fluss. Morgen, Mama. Morgen, Kinder. Morgen. Ben, der Stuhl da, der ist für dich. Oh, danke, Ma. Vater hat noch die Löhne für die Arbeiter fertig zu machen. Fangt inzwischen schon an. Britta, Tee. Ja, danke. Komm. Ben sagt, Pa wollte mich sprechen. Ja, jetzt Frühstück erstmal. Was wollte er denn? Nimmst du Toast? Ja. Ma. Ach mein Gott, das ist wegen des jungen Jefferson. Wegen George? Ja, ihr seid wieder zusammen gesehen worden und letzte Nacht bist du erst um 12:30 nach Hause gekommen. Vater war 3-mal in deinem Zimmer. Du warst mit ihm zusammen, ne? Was habt ihr nur gegen George? George ist ein ordentlicher Junge. George und ich gehören zu... Was ist mit George? Morgen, Vater. Morgen. Bleib sitzen, mein Junge. Gratuliert habe ich ja schon. Papa, der Ring, den du mir geschenkt hast, der ist wirklich... Also, was ist mit George, Britta? Nichts. So, nichts? Mary, du weißt doch, dass ich keine Eier esse. Was? Ach, entschuldige, John, das Ei sollte Ben haben. So. Komm hier. Die Bienen haben in diesem Jahr zu viel Flachsblüten bekommen. Der Honig ist viel zu hell. Ja, ja. Sieh dir das mal an, Mary. Mhm. Also erzähl, Britta, was ist mit dir und dem jungen Jefferson? John, möchtest du Tee? Nichts? Dann will ich es dir sagen, er will dich heiraten. Wo warst du heute Morgen? Am Fluss. Allein? Ich war... Und versuch nicht zu lügen. Du warst mit ihm zusammen. Mein Gott, Vater. Ich bin kein kleines Mädchen mehr. Ich bin 3 Jahre älter als Ben. Hast du ihn mal gefragt, wovon er leben will, wenn er dich heiratet? Damit du Bescheid weißt, der junge Jefferson ist am Ende mit seiner Farm. Die Trockenheit hat ihm 2 Ernten kaputt gemacht. Alle Farmer sind am Ende. Aber ich nicht. Mir hat die Trockenheit nichts geschadet, weil ich klüger war als die anderen. Der Boden hier ist Weideland, kein Boden für Getreide. Damit du Bescheid weißt, das war heute das letzte Mal, dass du mit ihm zusammengekommen bist. Du kannst mich nicht zwingen. Lass mich ausreden, bin noch nicht fertig. Ich habe Wechsel von ihm gekauft, Wechsel, die er nicht eingelöst hat. Wenn er bis Ende dieser Woche nicht bezahlt, gehört mir der größte Teil seines Landes. Aber John, das... Und jetzt weißt du hoffentlich, warum er sich so auffallend um dich bemüht. Das ist nicht wahr. Wie lange geht das mit ihm und dir? Er hat sich doch früher nicht um dich gekümmert. Nur zu, Britta. Das mag jetzt verdammt hart klingen, aber ich kann mir genau vorstellen, was in seinem Kopf vorgeht. Ich bin der einzige Farmer, dem die Trockenheit kaum was geschadet hat. Er weiß, dass ich Geld habe. Und steh jetzt nicht auf und bleib hier, Britta! Lass sie, John. Ben, lauf ihr nach, hol sie zurück. Ich bin noch nicht fertig. Ja, Pa. Feiner Geburtstag. Warum musstest du das ausgerechnet heute sagen? An Bens Geburtstag? Sie muss wissen, woran sie ist. Dieser Jefferson ist ein Fuchs, genau wie sein Vater. Jetzt will er mir mit Britta die Hände binden. Dafür ist mir das Mädchen zu schade. Das Vieh ist besser verkauft worden, als ich dachte. Hast du alles verkauft? Ja. Es ist möglich, dass er die Farm versteigern lässt, wenn er die meisten Felder abgeben muss. Dann brauche ich Geld. Und wenn er die Wechsel bezahlt? Wovon? 2 Ernten sind im Voraus verpfändet für neues Saatgut. Ich kann mir nicht helfen, John. Ich habe Angst. Angst? Mary. Ja, wenn du dich geirrt hast, ist das Vieh verkauft. Die Untersuchungen haben einwandfrei ergeben, dass Erdöl im Boden ist. Aber wer sagt dir, dass sich die Arbeit lohnt? Die Bohrungen kosten ein Vermögen, das hast du selbst gesagt. Ja, dann habe ich immer noch die Wälder oben an den Hängen. Na, wenn du die Wälder schlagen lässt, kommt der Sand über die Berge. Sand. Bohrtürme werden hier stehen. Ein Turm neben dem anderen. Baracken, neue Häuser. Eine richtige Stadt. Ich habe es in Briscoe gesehen. Jede Sekunde pumpt die Leitung für $1 Öl in die Tanks. Stell dir das vor. Jede Sekunde $1. Du gehst ins Haus, schließt die Tür. $10, $20. Legst dich schlafen, schläfst bis zum Morgen. Jede Sekunde dieser Nacht wird dir mit $1 aufgewogen. Ja, John, ich weiß es. Was ist denn, Mary? Dollar. Immer erzählst du davon, du bist wie besessen. Redest, als könntest du in die Erde hineinsehen. Aber was ist, wenn alles ein Irrtum war? Oh, Mary, du taugst nicht viel für dieses Leben. Das will gewagt sein. Manchmal, John, erschrecke ich vor dir. Es ist, als würdest du von mir weggehen. Bitte lach nicht, ich kann es dir schwer erklären, aber es ist, als... als könnte ich dich nicht mehr erreichen. Aber wieso denn? Was meinst du denn damit? Früher hast du dir über alles Gedanken gemacht, hast überlegt, ob es gut oder richtig ist. Hast mit mir gesprochen. Aber jetzt... Aber jetzt? Was denn aber jetzt? Ich habe Angst um dich, John. Ich habe gelacht. Aber du hattest recht. Ich war ganz weit weg von dir. Ich war schon mitten auf dem Weg. Niemand konnte mich mehr erreichen. Mary, hörst du den Wind? Hörst du, was er sagt? Er sagt, John Beverly, sagt er, du wirst sterben. Du musst nicht erschrecken, Mary. Es ist eine gute Stimme. Du wirst alles vergessen, sagt er. Aber nein, ich darf nicht vergessen. Nein, ich muss mich erinnern. Ich muss mich an alles erinnern, weil ich die Antwort nicht habe. Die Antwort, Mary. Da war Bens Geburtstag. Hopkins waren da, ja. Bill Hopkins, Mrs. Hopkins und Eva. Ben? Ja, Ben auch. Und Britta. Und du, Mary. Ich bin sehr froh, Mrs. Beverly. Ich bin sehr froh, dass Sie uns heute Abend eingeladen haben. Unserer Eve scheint es ebenso gut zu gefallen. Sehen Sie nur, wie sie mit Ben zusammen tanzt. Ja. Sie wird gleich vergessen, dass wir auch noch mit dem Zimmer sind. Ich muss schon sagen, Mrs. Hopkins, Ihre Tochter. Ja. Na, Prost, Bill. Prost, John. Prost, Mrs. Hopkins. Prost. Auf die Kinder. Auf die Kinder. So, und ich? Bekomme ich kein Glas? Oh, entschuldige, Mary, das habe ich ganz übersehen. Ja, dich kenne du. Ja, was ist denn, Ben? Warum tanzt du nicht weiter? Hör doch mal. Was ist denn? Stell mal die Musik ab. Hört ihr? Tatsächlich. Die Tiere sind unruhig. Wir haben in den letzten Tagen die Spur eines Leoparden gefunden, Bill. Ben, nimm unsere Gewehre. Haben Sie Lust mitzugehen, Bill? Selbstverständlich, John. Bei dieser Gelegenheit kann Ben gleich beweisen, ob er tatsächlich ein Mann geworden ist. So, los, Ben, beeil. Ja, ich mach schon. Wollt ihr wirklich weggehen, Papa? Du hast doch gehört, was Mr. Beverly sagt. So was passiert nicht alle Tage, Kind. Hast du alles, Ben? Mhm. Wir sind gleich wieder zurück, Mary. Wo ist Britta eigentlich? Sei vorsichtig, John, bitte, ja? Britta? Na, ich weiß nicht, sie muss irgendwo draußen sein. Sie hatte Kopfschmerzen und wollte an die frische Luft gehen. Na, also dann los. Ja. Ich hatte doch das Vieh verkauft. Für das Geld habe ich doch Jeffersons Land genommen. Es waren doch gar keine Rinder mehr auf der Weide. Britta ist draußen, hast du gesagt. Ja, jetzt weiß ich es. Sie hat sich mit George getroffen und das Vieh stand noch im Kral, als wir Bens Geburtstag feierten. Es wurde erst am anderen Morgen weggebracht. Und ich ging mit Bill Hopkins und Ben der Leopardenfährte nach. Mary, in dieser Nacht hat sie es ihm gesagt. Britta hat alles gewusst. George! Britta, ich hab dich gar nicht gesehen. Was machst du denn hier? Allein? Wir haben Besuch. Hopkins sind da, sie feiern Bens Geburtstag. Warum bist du nur so unvorsichtig und kommst hierher? Ich muss deinen Vater sprechen. Das geht nicht. Und warum? Was ist denn? Ich muss ihn unbedingt sprechen, sofort. Vater ist nicht da. Er ist mit den anderen, mit Ben und mit Bill Hopkins weggegangen. Ich denke, ihr feiert Bens Geburtstag. Ich weiß nicht, George, was sie vorhaben. Ich bin rausgegangen, ich konnte es drin nicht mehr aushalten. Warum bist du nur so unüberlegt? Ich habe einen Brief vom Gericht bekommen. Ich weiß, George. Und deswegen muss ich mit dir sprechen. Hallo! Britta! Hallo! Bleib so stehen, ich will nicht, dass sie dich sieht. Wir gehen zum Rinderkral, komm. Da an den Bäumen entlang. George hat sie gesagt. Mein Vater will dir das Land wegnehmen. Er hat Erdöl gefunden. Ich kann es mir genau vorstellen, wie sie es ihm gesagt hat. Du brauchst nur in die Stadt zu fahren, hat sie gesagt. Du brauchst nur zu sagen, ich bin verschuldet, aber auf meinem Boden liegt Erdöl. Woher hat sie das nur gewusst, Mary? Du hast doch nicht mit ihr darüber gesprochen. Nein, nein, nein, du hast nichts gesagt. Ich weiß. Sie wollte ihm helfen, Mary. Britta! Hallo, Britta! Ist doch merkwürdig. Was ist denn, Mrs. Beverly? Ach, ich habe Britta eben noch da drüben am Zaun stehen sehen und als ich sie anrief, ist sie verschwunden. So ein merkwürdiges Mädchen. Was ist denn nun, Mama? Geht ihr auch noch weg? Wenn unsere Jagdhelden nicht bald zurückkommen, wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben. Willst du etwa allein zurückfahren? Nein, nein. Also, Kind, du mir den einen Gefallen und stell das Grammophon ab. Ach, ich hatte mich so darauf gefreut, mit Ben zu tanzen. Ach, das ist doch... Das ist eine verrückte Idee von den Männern, mitten in der Nacht zur Jagd zu gehen. Ich glaube, da kommt jemand. Wo? Da drüben. Ach, das wird Britta sein. Nein, Ben... Ben und mein Mann. Ach, was, allein? Hallo! Ben! Ist Papa nicht mit? Wieso? Ist er noch nicht da? Nein! Wir haben Papa unterwegs verloren. Ben, warum lässt du Vater allein? Du weißt doch, dass er unvorsichtig ist. Wir haben ihn ja gerufen, Ma, aber er hat nicht geantwortet. Ben, ich möchte, dass du nochmal zurückgehst und Vater suchst. Aber warum denn? Er wird schon kommen. Ich glaube, Ben, es ist besser, du gehst ihm entgegen. Du siehst ja, deine Mutter macht sich Gedanken. Und wir müssen auch losfahren. Morgen früh um 5 ist die Nacht zu Ende. Unsere Arbeiter haben es sich angewöhnt, nur zu arbeiten, wenn wir dabei sind. Och, Paps. Ja, ja, Eve. Mama ist auch müde. Und Mrs. Beverly wird froh sein, wenn sie zur Ruhe kommt. War ein verdammt schöner Geburtstag. Ja, also auf Wiedersehen, Mr. Hawking. Wiedersehen. Ben hat mich gesucht. Vater! Ich habe ihn gehört. Ihm doch nicht antworten. Er durfte mich doch nicht an der Brücke sehen. An der Brücke, über der Schlucht, in die George Jefferson. Mr. Beverly, ich werde Ihnen das Geld zurückzahlen. Wenn hier Erdöl gefunden wird, dann auf meinem Land. Und noch was, Mr. Beverly. Wenn Sie in Zukunft auf Jagd gehen, vergessen Sie nicht, die Grenzsteine sind da drüben, vor der Senke. Gute Nacht. Augenblick, Jefferson! Ich wollte Ihnen noch etwas sagen. Er stand mit dem Rücken gegen das Geländer. Ich weiß nicht mehr, wie es war, Mary. Ich hob meine Hand und dann hörte ich das Geländer zersplittern. Mr. Beverly hatte noch gesagt. Dann war nur noch das Rauschen des Flusses. Ich wollte ihn holen. George habe ich gerufen. Ich bin in die Schlucht geklettert. Dabei bin ich gestürzt. Dann hörte ich Ben rufen und seine Schritte oben auf der Brücke. Zwei Uhr. Seit einer Stunde ist Ben jetzt unterwegs. Britta, du sitzt am Fenster und starrst nach draußen, als wenn dich das alles nichts mehr anginge. Ich bin müde, Ma. Ich geh schlafen. Britta, dein Vater ist allein in der Nacht unterwegs. Ben sucht ihn seit einer Stunde und er hat ihn noch nicht gefunden. Und du bringst es fertig und legst dich ins Bett und schläfst, als wäre überhaupt nichts geschehen. Er ist schon oft nicht nach Hause gekommen. Aber ich bin so unruhig. Es ist mir immer... Ach, bitte, Britta, geh jetzt nicht in dein Zimmer. Ich kann nicht allein sein. Ich wollte dir gern... Ich wollte dir auch gern was sagen, wegen heute Morgen. Wegen George. Es tut mir leid, dass er... Es tut dir leid? Ja. Ja, Britta. Ich habe das nicht gewollt. Aber du weißt doch, wie er ist. Er will dir bestimmt nichts Böses tun, glaub mir. Vater liebt dich sehr. Vater? Ich will dir sagen, was er liebt. Mehr zu sein als die anderen. Weiterzukommen. Die größte Ranch zu haben. Arbeiter, Vieh, Land. Mr. Beverly zu sein, von dem die anderen sagen, er hat es geschafft. Das liebt er. Aber wie kannst du... Seitdem ich mich erinnern kann, hat er nichts anderes geredet. Habe ich nichts anderes von ihm gehört. Und auf diesem Weg ist ihm alles recht, was ihn weiterbringt. Es macht ihm gar nichts aus, seinem Nachbar das Land wegzunehmen. Macht ihm gar nichts aus, was aus George wird oder aus mir. Sag mal, wie sprichst du denn? Das willst du nicht hören, nein. Nur nicht nachdenken. Es könnte ja sein, dass du plötzlich merken müsstest, dass es Unrecht ist, was er tut. Ich kann dir das alles nicht so erklären. Du brauchst mir nichts zu erklären. Da drüben kommen Ben und Vater. Ja. Du kannst ganz beruhigt sein, Mark. Ganz beruhigt. Endlich, John. Endlich. John! Schreck nicht, Mama. Papa hat sich verletzt. Was? Ist nicht schlimm, Mary. Es ist schon gut. Was? Gib mir den Stuhl. Ja, was ist denn passiert? Den Stuhl. Na hier, du blutest doch da am Arm. Und gib mir schon den Stuhl her. Na hier hast du. Es ist nicht schlimm, ich bin gestürzt. Was, du bist gestürzt? Du fiehst du... Wo ist Britta? Weil sie ist eben nach oben gegangen. Sind die Hopkins schon lange weg? Na, es ist 2 Uhr. Na, ist es nicht besser, Ben fährt nach Keynes und holt Dr. Stanley? Nein, ich brauche keinen Arzt. Na, hör mal, aber du... Ich bin hier oben im Walde gestürzt, weiter nichts. Schick den Jungen zu Bett. Ben ist müde. Soll ich nicht noch leben? Na, nun geh schon zu Bett, Ben. Nacht. Nacht, Mama. Nacht, mein Junge. Nacht, Pa. Ja, schon gut, Ben. Schläft Britta schon? Sie ist eben erst draufgegangen. Sie, weiß ich, sie war so merkwürdig. Wie merkwürdig? Und sie hat gesagt, ich glaube, Britta weiß alles. Sie muss es irgendwie erfahren haben. Ich glaube, hörst du mir überhaupt zu? Wie? Ich sagte, was ist denn mit dir? Nichts, gar nichts. Was? Ist alles in Ordnung, bestimmt. Mach dir keine Gedanken. Fahre morgen nach Keynes. Nein, morgen noch nicht. Übermorgen. Nächste Woche. John, was ist denn... Ich sag dir doch, es ist nichts. Du brauchst mich nicht so anzusehen. Es ist nichts. Nur der Sturz. Hast du denn solche Schmerzen? Nein, nein. Komm. Komm her zu mir, Mary. Setz dich. Es wird sich nichts ändern zwischen dir und mir, nicht wahr? Aber John, ich... Ich habe immer so wenig Zeit für dich gehabt. Hab mich überhaupt zu wenig um dich gekümmert. Um dich und um Britta. Auch um Ben. Ich hatte immer etwas anderes im Kopf. Ach, das ist ja schon gut. Nein, nein, das ist nicht gut. Du hast doch recht mit dem, was du heute Morgen gesagt hast. Aber das wollte ich nicht, Mary. Ich habe ja sonst niemanden außer dir. Ich habe überhaupt niemanden. Du zitterst ja. Nein, ich friere. Na, du hast Fieber. Es ist kalt. Ich glaube, es ist besser, Ben holt einen Arzt. Nein, ich brauche keinen Arzt. Ich will, dass du bei mir bleibst. Gib mir deine Hand. Ich wollte nicht, dass du unglücklich wirst. Wovon redest du denn? Was? Ja. Der Sturz hat mich ganz durcheinander gebracht. Es ist schon vorbei. John. Ich konnte es dir doch nicht sagen, Mary. Ich konnte doch nicht in deine fragenden Augen hinein sagen, Jefferson ist tot und ich... Nein, das konnte ich nicht. Es war eine ganz klare Nacht. Die Tiere drängten sich im Kral zusammen, schlugen mit den Hufen gegen das Gatter. Genau wie jetzt. Hörst du, Mary? Sie haben Angst. Da, wieder. Nein, nein, nein, es ist der Wind. Er peitscht die Zweige von dem alten toten Ahornbaum gegen die Fensterläden. Es gibt kein Vieh mehr hier oben. Die haben das ganze Vieh weggeschafft am nächsten Morgen, als Dr. Stanley kam. Ich glaube, Ben hatte ihn geholt. Ja, Ben war es. Hallo, Beverly. Alter Junge, was machen Sie denn für Geschichten? Guten Morgen, Britta. Morgen, Doktor. Guten Morgen, Mrs. Beverly. Dr. Stanley, guten Morgen. Ben hat mir erzählt, Sie wollen Ihr Vieh verkaufen. Haben Sie die Ranch umgestellt? Ein Unsinn, hier raufzukommen. Mary war wieder viel zu ängstlich. Es ist nichts, nur der Arm habe ich schon selbst verbunden. Ja, das kennen wir schon. Mary, ich habe dir doch gesagt. Das ist doch kein Grund zur Aufregung, Beverly. Er hat die ganze Nacht Fieber gehabt, Doktor. Na, auf jeden Fall scheint er seinen Humor verloren zu haben. Ich bin gestürzt, weiter nichts. Komm, Britta. Hilf mir mal den Verband abnehmen. Ja. Und Ben kann mir inzwischen die Spritze hier auskochen. Au! Ach komm. Schmerzen? Nein, nein, es geht. Wo steckt das denn? Ben! Pfarrer Madison ist draußen, Doktor. Er hat erfahren, dass Sie hier sind. Er will Sie sprechen. Warum kommt er denn nicht rein? Ja, er sagt, er will Sie allein sprechen. Mach inzwischen den Verband ab, Britta. Ja. Und du, Ben, die Spritze, du weißt ja Bescheid. Ja, ist gut. Ordentlich in kochendes Wasser. Was will denn der Pfarrer von ihm? Na, vielleicht ist jemand in der Gemeinde krank geworden. Komm, komm, du musst den Arm stillhalten, Vater. Eine verrückte Idee, den Arzt zu holen. Ich habe euch doch gesagt, dass es nichts ist. Warum sagst du nicht, dass du Schmerzen hast? Dass du die Beine nicht bewegen kannst? Ich kann jetzt nicht weg von hier. Aber wenn ich auf die Station muss, bist du allein mit der Arbeit. Na nun, ist der Pfarrer Madison schon wieder weg? Ja. Ach, ja. Was wollte er denn? Hast du die Spritze, Ben? Ja, hier, Doktor. Ihr Nachbar ist in der letzten Nacht unten an der Brücke verunglückt. George? Ja, der junge Jefferson. Also komm, Ben, beeil dich doch. Mein Gott. Ma! Was denn? Ach. Schlimm? Sie haben ihn unten in der Schlucht gefunden. Im Wasser. Das Geländer oben an der Brücke ist zerbrochen. Ja, aber warum sind Sie denn noch hier? Warum gehen Sie nicht sofort rüber? Er ist tot. Ja, wissen Sie denn das genau, Doktor? Ich soll einen Totenschein ausstellen. George! George. Ja, George. Dr. Stanley muss gleich hier sein. Ja, ich gehe mit. Dr. Stanley, ja, das ist gut. Ich kenne ja auch das weiße Zimmer. Ich kenne ja das alles. Ich habe schon mal 3 Monate dort gelegen. In Gips eingepackt, beide Beine in Gips bis zu den Hüften. Als ich zurückkam, haben sie mich ins Haus tragen müssen. Überall waren fremde Arbeiter und drüben am Rinderkral stand eine Baracke. Mary, du hast alles so gemacht, wie ich es dir von der Station aus geschrieben habe. Ja, sie hatten mit den Bohrarbeiten angefangen. Es ist gut, dass du wieder da bist, John. Bill Hopkins hat mir geholfen. Er ist der Einzige, der noch zu uns kommt. Die anderen... Warum haben mich die Kinder nicht abgeholt? Benjamin konnte nicht von der Arbeit weg. Sie haben gestern den ersten Bohrturm aufgestellt. Und Britta? Benjamin hat alles beaufsichtigt. Was ist mit Britta? Du musst jetzt viel Geduld mit Britta haben. Der Tod von George... Sie hat sich sehr verändert. Wo ist sie? Ich weiß es nicht. Sie geht aus dem Haus und spricht kein Wort. Manchmal sitzt sie stundenlang auf den Steinen unten am Wasser. Und wenn sie zurückkommt... Du musst viel Geduld mit ihr haben, John. Der Inspektor war fast jeden Tag auf der Station. War er auch hier? Ja, war auch hier. Wir sollten Britta nach Europa schicken. Es wird Jahre dauern, bis das vergessen wird. Die Arbeiter reden... Was reden die Arbeiter? John, bitte sag mir die Wahrheit. Ist irgendetwas zwischen dir und Jefferson gewesen? Bitte, John. Ich bin ganz krank von dem Gedanken, dass etwas anders gewesen sein könnte als... Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass du... Jefferson ist verunglückt. Das Geländer war morsch, vom Regen zerfressen. Selbst der Inspektor hat das gesagt. Es war ein Unglück, Mary. Lass die anderen reden. Die anderen sagen... Ja, ich weiß. Sie sagen, er hat nicht mehr weiter gewusst, weil ich ihm das Land weggenommen habe. Und ich habe das Land übernommen, wie man es überall in der Welt von einem Schuldner übernimmt. Quäl dich nicht mehr damit, Mary. Es war ein Unglück. Trotzdem, John, trotzdem. Was trotzdem? Ach, es gibt Stunden, besonders in den letzten Wochen, in denen ich allein war, ohne Hilfe, nur mit den Kindern und der Verantwortung. Es gibt Stunden, in denen ich es wie eine Strafe empfunden habe. Ich will nichts mehr davon hören. In 4 Wochen werden die Verbände abgenommen, dann ist alles wieder wie zuvor. Es wird alles gut, Mary. Es wird alles gut werden. Damals wollte ich noch vergessen. Wollte weiterleben. Wollte, dass alles gut wird. Aber es ging nicht. Immer waren Britas Augen um mich. Augen, die nicht weinen konnten. Jeder Schritt von ihr im Haus erinnerte mich. Sie hat mir nie etwas gesagt, aber sie hat alles gewusst. Sie wollte doch nie auf irgendeine Schule gehen, aber dann ganz plötzlich sagte sie, ich gehe weg in die Stadt. Oder hat sie eine Arbeit angenommen? Ja, aber sie ist doch weggegangen, Mary, nicht? Wir haben sie doch nicht mehr wiedergesehen. Ich denke immer, sie wird zurückkommen. Irgendwann einmal wird die Tür aufgehen und dann ist sie da. Ach, das wäre gut, Mary. Ich kann ja gar nicht weg. Ich habe immer auf sie gewartet, schon damals. Erinnerst du dich nicht mehr, Mary, damals, als die Arbeiter noch hier waren? Mary? Mary? Ja? Was ist denn, John? Seit einer halben Stunde warte ich auf dich. Ja, ich war drüben bei dem Barack. Ist der Doktor noch nicht gekommen? Nein, aber der neue Ingenieur möchte dich sprechen. Dr. Stanley wollte Mittag hier sein. Er wollte die Verbände abnehmen. Mahlzeit, Mr. Beverly. Störe ich? Nein, nein, kommen Sie herein. Mary? Ja? Ist ein Brief gekommen? Von Britta? Nein. Darf ich mir den Stuhl nehmen? Ja. Ich muss mit Ihnen sprechen, Mr. Beverly. Sie sind der neue Ingenieur, ja? Sie bohren jetzt seit 4 Monaten. Wir kommen so nicht weiter. Ich halte nicht viel davon, wenn nur an einer einzigen Stelle gearbeitet wird. Wir sind jetzt 400 Fuß im Boden. Es ist möglich, dass wir an einer anderen Stelle beginnen müssen. Warum geben Sie die Schürfrechte nicht an einer Erdölgesellschaft ab? Es ist nicht üblich, dass ein Privatmann ein solches Unternehmen allein finanziert. Hören Sie, Mr. Lindsay. Mr. Lindsay. Das Risiko trage ich allein. Ich weiß verdammt genau, was ich tue. Ich habe genug Bankkredit, um unabhängig zu sein. Gut, wenn es sein muss, fangen Sie mit einer zweiten Bohrstelle an. Heute Nachmittag wird mein Verband abgenommen. Ich kann mich dann viel besser um die Arbeiten bekümmern. Wie Sie wollen, Mr. Beverly. Es geht mich ja nichts an. Aber ich habe schon verdammt viele gesehen, die bei dieser Sache ihr Vermögen verloren haben. Ich habe Sie angestellt, Mr. Lindsay, damit Sie die Bohrungen beaufsichtigen. Für nichts anderes. Gut, Mr. Beverly. Wie Sie wollen. Abends saßen die Arbeiter vor den Baracken. Der Wind trug ihr Singen und Lachen herüber. Von meinem Rollstuhl aus konnte ich das ganze Tal überblicken. Das ganze Tal. Bis hinunter zur Senke. Zur Schlucht. Zur Brücke. Mach das Fenster zu, Mary. Ach, es ist so heiß. Mach das Fenster zu, ich kann es nicht mehr aushalten. Wo ist Ben? Ben ist gestern Abend nach Keynes gefahren. Warum hat er mir nichts davon gesagt? Ich dachte, du wusstest davon. Mr. Lindsay hat ihn geschickt. Er soll neue Burgkronen besorgen. Mr. Lindsay. Was heißt das, Mary? Ich verteile die Arbeit und die Aufträge. Mr. Lindsay hat sie auszuführen. Ja, John, es ist ja schon gut. Kein Mensch denkt daran, dich zu übergehen. Ben hat sich verändert. Kaum, dass er guten Morgen und gute Nacht zu mir sagt. Er weicht vor mir aus. Warum sollte er dir ausweichen? Er arbeitet den ganzen Tag. Das ist kein Grund. Abends sitzt er stundenlang drüben bei den Arbeitern oder bei diesem Mr. Lindsay. Ihr lauft überhaupt alle davon. Glaubst du, ich spüre das nicht? Eure Blicke, das Gerede der Arbeiter, wie sie die Köpfe zusammenstecken, wenn ich draußen auf der Veranda sitze? Das ist doch nicht wahr, John. Glaubst du, ich spüre es nicht? Seit 14 Tagen sind die Verbände ab. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Du musst Geduld haben. Geduld, Geduld, Geduld. Seit einem Monat habe ich nichts anderes als Geduld. Ich liege von Stunde zu Stunde und warte, dass ich wieder aufstehen kann. Meine Beine bewegen, dass ich wieder laufen kann. Dr. Stanley sagte, dass es lange dauern kann. Ich traue ihm nicht. Ich habe kein Gefühl mehr in den Beinen. Du willst mir bloß nicht sagen. Du denkst so viel daran, das ist nicht gut, John. Ihr habt ja keine Ahnung, wie einem Menschen zumute ist, der von Tag zu Tag wartet. Nur von der Hoffnung lebt, von Stunde zu Stunde. Nichts geschieht. Sie haben heute den zweiten Bohrturm aufgestellt. Lindsay sagt, Sie haben eine Kalkschicht angestochen und das wäre ein gutes Zeichen. Britta ist jetzt einen Monat von uns weg. Muss hier keine Sorgen um Britta machen. Kein Brief. Keine Nachricht. Keine Antwort von ihr. Oh, sie wird schon schreiben, Doc. Mary. Weißt du noch, wie sie als Kind abends am Fenster stand und Angst hatte, weil die Sonne unterging? Ja. Sie wird schon schreiben. Jeden Morgen musste ich sie auf den Arm nehmen und ans Fenster tragen. Hör mal, ich glaube, Ben kommt nach Hause. Ja. Hallo, Paps. Abend, Mama. Ja, wie siehst du denn aus? Du wolltest heute Mittag zurück sein. Na, ich habe ein paar Freunde getroffen, wir haben gefeiert. Mensch, Pap, die ganze Stadt spricht von uns. Die Jungs haben bereits Wetten abgeschlossen, ob wir was finden oder nicht. Du hast ja dein Hemd zerrissen. Ach, ich habe mich mit einem der Jungen geprügelt. Der hat behauptet, naja, er sagte wegen George. Ja, schon gut, Ben. Und erzähl mal, alles redet vom Erdöl. Oh ja, die ganze Gegend ist wie verrückt. Wir haben keinen Grund zum Feiern, Ben. Wir haben noch nichts gefunden. Ach was, Papa, Lindsay sagt, das kann nicht mehr lange dauern und er hat die Kalkschicht durchstoßen. Er hat mir doch von Briscoe erzählt. Er war damals dabei, das Gelände ist genauso wie hier. Als sie die Quelle anbohrten, da ist das Gestänge zerrissen. Er sagt, es war eine Fontäne, so hoch wie ein Haus in Sydney. Das ganze Tal schwamm voll Erdöl, ein richtiger See. Stell dir das mal vor, Papa, ein ganzer See und alles Erdöl. Er hat genauso gesprochen, wie ich früher geredet habe. Erdöl. Als ich das hörte, da hatte ich plötzlich Angst, dass du den gleichen Weg gehst, den ich gegangen bin. Es ist kein guter Weg, glaube mir. Es ist kein guter Weg. Wo bist du denn? Ja, ich muss es dir doch sagen. Ben! Er ist weg. Ich bin ganz allein. Ihr seid alle davongegangen. Lasst mich hier allein liegen. Genau wie damals, als der Ingenieur abends in Mainz rauskam. Da hörte ich dich manchmal sogar lachen, Mary. Und dann kamst du zu mir ins Zimmer. Schläfst du schon, John? Nein. Es ist spät geworden. Lindsay hat von früher erzählt. Wo warst du heute Nachmittag? Heute Nachmittag? Wieso? Dr. Stanley war hier. Ach. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Hast du mich danach gefragt? Aber schon. Ich wusste das doch nicht. Es ist aus, Mary. Was ist aus? Nein, das... Er hat es mir ganz vorsichtig beigebracht. Ich bin gelähmt, Mary. Aber das ist nicht alles. Die Bank hat uns die Kredite gesperrt. Sie wollen ein Ergebnis der Bohrungen abwarten. Ich habe nicht mehr viel Geld. Noch einen Monat, ich kann nicht mehr weiter. Ich habe schon dran gedacht, die Schürfrechte abzugeben. aber wir sind zu sehr an die Bank verschuldet. Dann bleibt nichts mehr. Ich kann doch nicht aufhören, Mary. Ich kann doch nicht mitten auf diesem Wege stehen bleiben. Es läuft mir alles aus den Fingern. Alles. Mein Gott, Mary, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich weiß es nicht mehr. Es kann doch nicht umsonst gewesen sein. Warum sagst du nichts, Mary? Mary. Du weinst. Mary weinte. Ich habe die Wälder schlagen lassen. Ich brauchte Geld, brauchte viel Geld. Wir wollten nach Europa gehen. Ich wollte mich doch operieren lassen drüben. Ich habe wirklich geglaubt, Mary, es wird noch alles gut, wenn ich Erdöl finde und Geld habe. Ich wollte doch nicht, dass du unglücklich bist. 49. Das macht 2600. Ja, nun, was ist denn? Pa, Madison will dich sprechen. Madison? Was will er denn? Ich weiß nicht. Soll ich dich rausfahren? Ich habe jetzt keine Zeit. Dann, warte, naja, nun fahr mich raus. Warum, Madison? Morgen, Frau Madison. Zu mir? Ja, Mr. Beverly. Ben, gib dem Fahrer einen Stuhl und lass uns allein. Ja. Danke, Ben. Geht schon. Also? Ich habe gehört, Sie wollen die Wälder schlagen lassen? Wir sind dabei, ja. Ich nehme an, Sie lassen nur den oberen Teil schlagen. Den oberen Teil? Nein. Ich habe alles Holz verkauft, was zu meinem Land gehört. Mr. Beverly, seitdem dieses Tal von Siedlern bewohnt wird, hat sich noch keiner an den Wäldern vergriffen. Ich bin kein Siedler mehr. Darf ich Sie daran erinnern, dass alles Land bis hinunter in die Ebene von den Wäldern hier oben lebt? Ja, ich weiß. Weiß das sehr genau, Pfarrer Madison. Über den Bergen ist Sand und Steppe. Und ich sage Ihnen doch, ich weiß das alles ganz genau. Wenn ich mir das nicht überlegt hätte, dann wäre der Wald schon längst geschlagen worden. Wenn der Wald nicht mehr da ist, wird das Land versanden. Der Fluss wird versiegen. Fürchten Sie um Ihre Gemeinde, Pfarrer Madison? Sie können beruhigt sein. Wenn ich hier Erdöl finde, wird keiner von den Siedlern mehr Vieh züchten. Die warten doch alle bloß drauf, auf ihrem eigenen Boden nach Erdöl zu bohren. Und wenn das gelingt, wird hier eine neue Stadt entstehen. Das Tal wird reicher sein, als es je zuvor gewesen ist. Es geht hier nicht um Reichtum, Mr. Beverly. Sondern? Ich bin seit 20 Jahren Seelsorger in dieser Gemeinde. Immer war Frieden in diesem Tal. Was Sie tun, erinnert mich an das Gleichnis eines Wolfes, der in die Herde einbricht. Das sind Worte. Alles Worte, Pfarrer Madison. Wenn Ihnen das Wohl Ihrer Gemeinde so am Herzen liegt, besorgen Sie mir einen Kredit. Hinter Ihnen steht eine mächtige Kirche. Helfen Sie mir und ich lasse die Arbeit an den Wäldern einstellen. Sie verwechseln die Aufgabe meiner Kirche mit der eines Bankinstituts. Aber das ganze Tal würde davon profitieren. Gehen Sie mal rüber nach Briscoe. Sehen Sie sich an, welchen Segen das Erdöl über das Land gebracht hat. Eine ganze Stadt ist erstanden. Wo früher armselige Hütten waren, sind heute Geschäfte, Häuser, Straßen. Und kein Siedler braucht sich mehr mit dem spärlichen Boden abzuquälen. Erwarten Sie darauf eine Antwort von mir? Nein, wie könnte ich das? Die Gemeinde will eine neue Kirche bauen, wenn ich recht orientiert bin. Das kostet Geld. Wahrscheinlich viel Geld. Es ist sicher viel wichtiger, eine prächtige Kirche im Tal zu haben, als zuzusehen, wie die armseligen Siedler und Farmer ein besseres Leben führen. Die Gemeinde will im Norden eine Krankenstation bauen. Dafür haben wir jahrelang gesammelt und gespart. Sie sind schlecht orientiert, Mr. Beverly. In der Krankenstation, so. Hm. Ja. Na gut, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich wäre bereit, dieser Krankenstation einen Teil der Erdölerträge zu vermachen, abzugeben. Natürlich vertraglich. Ich brauche $5,000, was halten Sie davon? Es mag Ihnen vielleicht zu sehr nach Geschäft aussehen, aber ich beteilige Sie mit 3%. Oder 4%. Selbstverständlich zahle ich alles zurück. Das wäre die einzige Möglichkeit, Pfarrer Medesen, das Schlagen der Wälder zu verhindern. Hm? Warum sagen Sie nichts? Es gefällt ihm wohl nicht, wie? Weil es eine andere Sprache ist. Keine schönen, wohlklingenden Worte. Aber Pfarrer Medesen, das ist die Sprache dieser Welt. Die sieht anders aus als die Sprache von Ihrer Kanzel herab. Es ist schwer, einem Menschen, der nicht glaubt, die Augen zu öffnen. Haben Sie nie erfahren, um in Ihrer Sprache zu reden, wie eine gute Tat oder ein Verzicht sich selbst belohnt? Wie belohnt? Mr. Beverly, ich sage Ihnen, es gibt nichts Beglückenderes in dieser Welt, als Gutes zu tun. Über sich selbst hinwegzuwachsen, über unseren Ehrgeiz, unser Selbstgefühl, über all das, von dem wir glauben, dass es unser Leben ausmacht. Fragen Sie sich selbst, ob Sie auf Ihrem Weg das Glück erreichen werden, nach dem sich jeder von uns sehnt. Sie werden es nicht erreichen, Mr. Beverly, weil Sie keinen Frieden finden darin, weil es keine Nacht für Sie geben wird, in der Sie vor Ihren Herrn treten können und sagen, sieh, ich bin ganz ruhig. Alles ist still in mir. Ich habe nichts getan, was einem anderen wehgetan hat, was ich vergessen muss. Das ist Frieden. Und das ist das wirkliche Glück in dieser Welt. Ich kann nicht mehr zurück. Ich kann nicht nochmal von vorne anfangen. Ich bin krank. Ich bin gelähmt. Ich werde nie wieder arbeiten können. Das ist alles zu spät für mich. Es ist nie zu spät. Glauben Sie, entscheiden zu können, Pfarrer Medesen, ohne mein Leben zu kennen? Da es Abend wurde, sprach der Herr des Weinberges, rufe die Arbeiter und gib ihnen den Lohn. Und da nun die kamen, die zur letzten Stunde eingetreten waren, glaubten die anderen, sie bekämen einen besseren Lohn, weil sie den Tag über im Berg gearbeitet hatten. Der Herr aber gab allen das Gleiche, auch dem Letzten. Lassen Sie mich allein, Pfarrer Medesen. Sie verstehen zu viel von Gott, zu wenig von den Menschen. Ich habe Sie nie in meiner Kirche gesehen. Ich habe das nicht gewertet, weil ich meine Arbeit unter das Wort der Heiligen Schrift gestellt habe. Das Reich Gottes kommt nicht in äußeren Gebärden. Es ist auch nicht hier und nicht dort. Denn das Reich Gottes ist in uns. Sie aber, Mr. Beverly, sind wie ein gestürzter Baum, der im Fallen alles mit sich reißt. Der im Unglück das Unglück der anderen mehrt. Er ging über die Wiese unten am Hang zurück. Vor den Baracken der Arbeiter blieb er stehen. Er war müde und alt und ich sah, wie er verstohlen die Hand über die Augen führte. Erst viel später habe ich begriffen, dass ich einem Menschen begegnet war, der über das Unglück eines anderen weinen konnte. Erst viel später. Fuß, 200 Umdrehungen. Vorsicht, der Bohrer sagt weg. Geben Sie Alarmzeichen, check. Nicht nachdrücken, wir sind durchgestoßen. 72 Fuß. Langsam weiter. 73 Fuß. Was bedeutet das, Mr. Lindsay? Was ist los? Wir haben die Kalkschicht durchgebrochen. Vorsicht, Ben, geh vom Gestänge weg. Mr. Lindsay, was ist das? Erdgas. Geh zur Seite. Die Kalken zurück. Erster Stief, die Kalken zurück. Vorsicht. Aufhören! Alles aufhören! Stopp die Maschinen ab! Im Bohrloch ist Öl, Mr. Lindsay. Alles voll schwarzem Erdöl. Das Gas drückt da oben. Die Sicherung Schieber zu. Schieber schließen! Verdammter Mal, schenkt fast auf! Da drüben steht einer mit der Zigarette, haus ihm aus der Schnauze. Warum ist der Schieber noch nicht zu? Vorsicht, check das Gas! Krieg den Schieber nicht zu, die Sicherung hat sich verbrennt! Alles zur Seite, zur Seite! Vorsicht, Ben! Ben! Der Gasdruck hat das Bohrgestänge zerrissen, das Öl brennt. Die ganze Senke bis hinunter zum Fluss steht alles in Flammen. Wir müssen die Baracke räumen, wenn der Wind aufkommt, drückt er die Flammen bis zu uns herüber. Fahr mich nach draußen, Mary. Helfen Sie mir. Ist denn jemand verletzt? Ich weiß es nicht. Was, wo ist denn Ben? Niemand kommt an die Bohrstelle heran. Ben, John, wo ist Ben? Fahrt mich runter. Das geht nicht, Mr. Beverly. Mein Sohn war an der Bohrstelle. Mary, nun lauf doch zu den Arbeitern. Sie müssen Ben suchen. Nun lauf doch schon, Mary. Ja. Und Sie auch. Ja. Sei vorsichtig, Mary. Ja, ja. Mein Gott. Mein Gott, nur das nicht. Ben. Nur das nicht, mein Gott. Sie haben Ben ins Haus gebracht. Dort drüben hat er gelegen, 2 Tage lang. Nur noch sein Atem war im Zimmer. Dann in der Nacht war es plötzlich ganz still geworden. Er war 22 Jahre alt. Mary, es ist so heiß. Der Wind lässt nach, die Kerze brennt ganz ruhig. Was hat Pfarrer Madison gesagt? Keine Stunde gibt, in der Sie sagen können, bin ganz ruhig, alles ist still in mir, habe nichts getan, was auf mich zurückkommt. Ist nie zu spät. Als es Abend wurde, sprach der Herr der Weinberge, rufet alle, dass sie ihren Lohn empfangen. Ja, aber gab allen das Gleiche. Ja, ich habe es doch versucht, Mary. Da waren Schritte im Haus, deine Schritte, schlaflose Schritte. Da waren Nächte, in denen alles auf mich zukam. George, Ben, Britta. Ich habe es doch versucht, Mary. Es war zu spät. Ja, was soll nun werden, John? Du kümmerst dich nicht mehr um die Arbeiten, jeder Tag kostet Geld. Warum lässt du keine neuen Maschinen kommen? Die Bohrlöcher sind verschlossen, es muss doch weitergehen. Ich habe mich um die Bücher gekümmert, einer von uns muss es doch tun. Du kannst dich nicht in deinem Zimmer vergraben und grübeln und alles geschehen lassen. Als Ben starb, dachte ich, die Welt müsste einstürzen. Nichts ist geschehen. Alles geht weiter. John, ich spreche mit dir. Wir verkaufen das Land und das Haus. Wir gehen weg von hier. Worauf wartest du denn noch? Ich werde alles Land verkaufen, was uns früher gehört hat. Und das Erdöl? Das Erdöl liegt auf Jeffersons Land. Pfarrer Madison baut irgendwo im Norden eine Krankenstation. Ich will ihm das Geld aus den Erträgen überschreiben. Also du, ich verstehe dich nicht, John. Du willst... Ich kann von diesem Geld nicht leben. Von einem Reichtum, der mich immer wieder erinnert. Es bleibt uns noch genug, Mary. Du hast früher einmal gesagt, es ist wie eine Strafe über uns gekommen. Lass uns nach Europa gehen, Mary. Lass uns das alles hinter uns bringen. Damit kannst du nichts ungeschehen machen. Ach, versuch mich doch zu verstehen, Mary. Nein, John, ich habe alles getan, was du von mir verlangt hast. Ich bin immer mit dir gegangen, 25 Jahre lang. Und du hast jede Entscheidung allein getroffen, gegen meinen Willen. Diesmal, John. Nein, weil es ganz sinnlos ist. Mit dem, was du tun willst, zerstörst du nur noch das Letzte. Und dann haben wir wirklich alles verloren. Die Verträge sind bereits ausgeschrieben. Du weißt nicht mehr, was du tust, John. Der Tod von Ben und deine Krankheit... Ich werde unterschreiben, Mary. Wenn du das tust, John. Wenn du das tust. Dann? Warum hast du mir nicht geholfen, Mary? Ich wollte doch nur tun, was Pfarrer Madison gesagt hat. Ich träume. Dr. Stanley wird gleich hier sein. Er ist nichts als ein Traum. Ein langer, schwerer Traum. Aber da war doch ein kleines Fenster. Ganz klein war es. Mit Gitterstäbe davor. Viermal unterteilt und darüber ein schmaler Streifen Himmel über grauen Mauern. Endlos lang war dieses Fenster. Und der Himmel und die Aufseher und die anderen gefangen. Ich habe mich doch verurteilt. Da war der Prozess. Mr. John Beverly, Ihre Frau hat beantragt, die von Ihnen im vorigen Monat abgeschlossenen Schenkungsverträge zu annullieren. Ihre Frau sieht in den Schenkungsverträgen eine Bedrohung ihrer wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. Ihre Frau begründet diesen Antrag mit der Erklärung, dass die Verträge nicht im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte unterzeichnet worden sind. Das Gericht hat zu entscheiden, ob eine Überführung in eine psychiatrische Klinik zur Überprüfung Ihres Geisteszustandes anzuordnen ist. Beantworten Sie bitte meine Fragen. Sind Sie Besitzer einer Ranch? Ja. Auf Ihrem Boden wurde Erdöl gefunden. Ja. Sie haben die Bohrungen mit Bankkrediten durchgeführt, ohne Beteiligung einer Gesellschaft. Ja. Die Kredite sind noch nicht zurückgezahlt. Ich habe in den Verträgen festlegen lassen, dass die Schenkung erst in Kraft tritt, wenn die Ansprüche der Banken befriedigt sind. Sie haben weder für Ihre Frau noch für sich selbst einen Anteil gesichert. Ich werde das Haus und mein Land verkaufen. Sie wollen sagen, dass Ihre Existenz mit dem Verkauf Ihres Landes und des Hauses gesichert ist? Ja. Mrs. Beverly, Sie haben gehört, was Ihr Mann sagt. Der Verkauf des Landes ist nur mit meiner Zustimmung möglich. Die Landverträge lauten auf den Namen meines Mannes und auf den meinen. Ich habe mich von Anbeginn geweigert zu verkaufen. Mr. Beverly, diese Tatsache war Ihnen doch bekannt, als Sie die Verträge unterschrieben. Mr. Beverly, Ihre Frau legt Wert auf die Feststellung, dass dieses Verfahren einzig und allein zu Ihrem persönlichen Schutz und zur Sicherung Ihrer Existenz eingeleitet wurde. Was hat Sie zu dieser Schenkung veranlasst? Sie müssen doch eine Erklärung dafür abgeben können. Mr. Beverly, Sie haben zu Ihrer Frau gesagt, der Tod Ihres Sohnes lässt Ihnen keine andere Möglichkeit. Stimmt das? Ja, das heißt nein. Wieso nein? Sie müssen antworten, Mr. Beverly. Sie müssen antworten, Mr. Beverly. Antworten. Antworten. Aber ich kann doch nicht. George Jefferson verunglückte vor 2 Jahren an der Grenze zu Ihrem Grundstück. Sie wussten damals bereits, dass Erdöl auf dem Gelände Ihres Nachbarn, auf dem Rückweg, auf der Brücke über der Schlucht, begegnete Ihnen George Jefferson. Sie wussten, dass es nur einen Weg gab, Ihr Ziel zu erreichen. Ja, ja, nur einen Weg. Getötet und in den Besitz. Deswegen wollten Sie Ihr Gewissen beruhigen. Ist es so, Mr. Beverly? Sie müssen antworten, Mr. Beverly. Antworten. Wie soll ich denn antworten? Sie haben mich ins Zuchthaus gebracht. Das Erdöl ist versiegt. Nichts ist mehr da. Du bist auch nicht mehr da, Mary. Wenn ein Mensch stirbt, dann muss er wissen, warum er gelebt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort. Mary ist nicht nach Europa gegangen. Sie hat versucht, die Farm umzustellen. Sie ist gestorben. Unten an der Kapelle ist Bens Grab. Der Sand ist über die Berge gekommen. Nichts ist mehr da. Aber irgendwo gibt es einen Menschen, der für mich betet. Britta, hörst du mich? Du musst für mich beten. Hallo, Mr. Beverly. Wir haben es geschafft, war eine verteufelte Fahrt bis hierher. Überall Sand, Mr. Beverly. Mr. Beverly. Wir brachten das Hörspiel Ein Lebenswerk von Gerd Oehlschlägel. Die Personen und ihre Sprecher waren John Beverly, Heinz Klebenow, Mrs. Beverly, Gisela von Kolande, deren Kinder Ben, Joachim Mock und Britta, Charlotte Jöres, Dr. Stanley, Siegfried Nürnberger, Pfarrer Madison, Hans Karl Friedrich, Richter Siegfried Wischnewski, Ingenieur Konrad Georg, George Danielo Devo. Ferner sprachen Erika Riemann, Erna Ulsamer, Heinz Stöver und Erwin Scherchel. Ton Reinhard Krawulski, Regie Frenze Roloff.